uns, ich klick dich an, durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du, im digitalen Raum. Ich schalte jetzt den Computer aus.